Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Es muss schon ein höchst merkwürdiges Schauspiel gewesen sein, was da den Athener Bürgern im 5. Jahrhundert vor Christus geboten wurde. Nein, die Szene spielt nicht auf der lichten Bühne des Dionysos-Theaters, sondern in einem Athener Gericht. Angeklagt, ein Dichter. Aber nicht irgendein Dichter, sondern der berühmteste Dichter seiner Zeit, Sophokles. Der Sohn soll die Zurechnungsfähigkeit seines Vaters, der damals, 406 natürlich, schon gehörig weit über 80 war, in Frage gestellt haben. Sophokles, sein Vater sei blödsinnig geworden, so lautet der Vorwurf des Sohns. Und wegen seines Verseschmiedens, noch dazu in seinem hohen Alter, vernachlässige er sein Hauswesen. Deswegen ist er nicht mehr in der Lage, sein Vermögen zu verwalten. Und Sophokles hat eben damit gekontert, dass er eine wunderschöne Stelle aus diesem Ödipus auf Kolonos vorgetragen hat. Fremdling, du kamst zu dem schönsten Wohnsitz der Erde, in das rosserfüllte Land zu dem schlichten Kolonos. Kolonos, keine 2 Kilometer vor den Mauern Athens gelegen, der Geburtsort von Sophokles. Du kamst zu dem schlichten Kolonos, wo die Nachtigall ertönt und gerne verweilt, den weinfarbigen Efeu liebend, klagt sie in grünbuschigen Tälern. Zufällig hat Sophokles das Manuskript bei der Gerichtsverhandlung dabei. Das Stück wartet noch auf die Aufführung bei den Dionysien. Und es wird auch sein letztes vollendetes Werk bleiben. Ödipus auf Kolonos. Der Inhalt. Ödipus hat in Kolonos mit seiner Tochter Antigone Zuflucht gefunden. Die Alten des Dorfes schildern nun dem greisen und blinden Ödipus attische Schönheit. Und diese unnahbare, tausendbefruchtete Waldung Gottes, die vor Sonn und jedem Sturmwind still ruht, wo der immertrunkene Dionysos pflegt einherzugehen, im Chortanz göttlicher Nymphen wallend. Natürlich wissen wir nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Die Legende erzählt, Sophokles habe für diese Verse vor Gericht den gleichen Applaus erhalten wie bei einer Aufführung im Dionysos-Theater. Der römische Schriftsteller Cicero hat die Begebenheit überliefert. Aber der lebte nun auch fast ein halbes Jahrtausend nach Sophokles. Schon er musste auf alte schriftliche Quellen zurückgreifen. Nur, wie zuverlässig sind dann solche Anekdoten aus dem Leben eines längst verstorbenen Dichters? In der Regel kann man da natürlich ausgehen, dass dies schon aus dem zeitgenössischen Hintergrund kommt, sagt der Altphilologe Georg Rechenauer. Er ist Professor an der Universität Regensburg. Es gab ja da etwa Mitte des 5. Jahrhunderts durchaus Schriftsteller, die sich so wie Reporter da durch die Lande gefahren sind und mit bedeutenden Zeitgenossen sich unterhalten haben und hierüber Aufzeichnungen gemacht haben. Es ist sicherlich auch der menschlichen Rationalität gezeichnet werden sollen. Also das Bewusstsein eines technischen Allvermögens etwa. Der Mensch in dem Glauben, er könne mit technischen Mitteln alles erreichen, durch Wissen alles durchdringen. Das wird hier natürlich als sehr fraglich dann hingestellt. Die ist's. Die hat's getan. Die griffen wir. Ein Wächter bringt Antigone zu Kreon. Der ist fassungslos über diese Tat gegen sein Gesetz. Und Antigone? Sie gesteht freimütig. Nicht mit Hassen, mit Lieben muss ich. Doch weder Antigones Schwester Ismene noch Kreons Sohn Haimon können den starrsinnigen Herrscher erweichen. Er pocht auf die Staatsräson und er verschärft die Strafe für Antigone. Sie soll lebendig eingemauert werden. Du aber wisse, nicht mehr lange Zeit, brütest in eifersüchtiger Sonne, du. Der blinde Seher Teiresias tritt auf und mahnt Kreon, das Gebot der Götter zu achten. Denn bald aus deinem Eingeweide zahlst du selber einen Toten für die Toten. Jetzt erst beginnt sich Kreon zu besinnen. Wohl eher aus Angst vor dem drohenden Unheil als aus innerer Einsicht. Und er will Antigone befreien. Doch zu spät. Der Bote tritt auf. Antigone hat sich erdrosselt. Haimon hat sich sein Schwert in die Brust gestoßen. Und Kreons Frau hat sich das Leben genommen. Sophokles' Antigone dürften die Zeitgenossen durchaus als Mahnung an Perikles verstanden haben. Der ließ sich zwar immer wieder demokratisch legitimieren, aber durch den Ausbruch des Peloponnesischen Krieges, der lange Krieg Athens gegen Sparta, wuchsen seine Macht und sein Machtanspruch. Und Sophokles, der selbst bis ins hohe Alter der Polis in vielen politischen Ämtern diente, er war Stratege, Verwalter der Kasse des Attischen Seebundes, Asklepios-Priester, Sophokles warnte vor einer Übermacht des Staatlichen und vor Machtanmaßung. Aber die Antigone wäre nicht so erfolgreich geworden, hätte Sophokles nur diesen Konflikt im Sinn gehabt. Der Philosoph Georg Steiner sah mehrere Kollisionen in dem Stück. Es sind die Konflikte zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung, zwischen Gesellschaft und Individuum, zwischen Lebenden und Toten, zwischen Göttern und Sterblichen. Diese Aufführung von drei Tragödien durch einen Dichter an einem Tag fand das ja immer statt, wurde dann am Ende abgerundet durch ein Satyrspiel, um sozusagen das Pathos, diese Aufladung im Affektiven wieder etwas zu entspannen und abzuleiten. Und da wurde dann eben das Dionysische ins Leichte, ins Komische aufgelöst. 1911 entdeckte man in Ägypten ein Papyrus. Darauf fanden sich knapp 400 Verse eines Satyrspiels. Kein vollständiges Stück, aber es war ein Satyrspiel von Sophokles. Titel Ich Neutai oder zu Deutsch Die Spurensucher. Inhalt: Die Satyren suchen in einem wilden Durcheinander eine verschwundene Rinderherde. Ob sie sie gefunden haben, wissen wir nicht. Der Schluss des Satyrspiels ist nicht mehr erhalten.